Yeah, der Beat ist vom schwulsten Produzenten, den es gibt. Der wird zwar nichts erreichen, aber der ist M-Genius. M-Genius, M-Genius, M-Genius. Freitag ist Heitag, da ändert sich nichts. Ob du tagelang feierst oder Hände voll Gift, das ist Jacke wie Hose, ob aus Pass oder Dose. Wichtig ist nur, du bist richtig, dich doch nicht wie auf Schore. Schmock, du musst doch noch abgehen, ich will dich platt sehen. Dreh unseren Scheiß auf, bis auf deine alten Abdrehen. Ich will nur abstehen, was für ein Kackleben. Ich spreng die Bude hoch, auf das wir ab. Es ist Freitag Nacht, ich bin mit Minne, Sven und Ralle auf der Piste in der Disco, übertrieben Druck und Stralle. Ich weiß auch nicht so recht, ob ich hier wirklich hingehöre. Drauf geschissen, scheißegal, ich bin schon voll und singe Möhre. Das sind 20 Zentimeter, feinster weißer Peter. Auf dem Spülkasten des Disco-Klos ziehen wir die halben Meter. Sven muss diesen Fuck, Mann, was soll denn der Scheiß? Jetzt ist hier alles voll weiß und die Security schreien. Doch das ist uns ziemlich Pumpe, wir rennen runter, wir pumpen. Literweise, mancher denkt, ich hätte noch nie was getrunken. Ist doch völlig egal, denn wir haben höllischen Spaß. Du bist Türsteher, Täufer, noch zur Hölle, du Arsch. Nach zwei ungnädigen Zeilen sieht man den Hering nur weinen. Selber schuld, was lässt der Spaß, dir 14-Jährige rein. Ich muss nix sagen, nur gucken und danach irgendwas zeigen. Und da kommt schon die von der Bar und wollen mir neues Bier reichen. Ich bin zu exklusiv gekleidet, scheiß auf Exklusiv, die Teile bringen bei mir nicht die Kohle, weil mein Ego viel zu high ist. Ich will Megafon schreien, dass die Diskothek brennt, so dass jeder dumme Trottel aus der Diskothek rennt. Nach dem 10 bis 11. Glas unterhalte ich mich mit Karl. Und nach circa 5 Minuten sagt der Typ, ich bin's doch Karl. Was ist mit dir los? Was hast du schon wieder genommen? Lass mal lieber einen rauchen, du musst wieder runterkommen. Ich sag alles klar, mir egal, Tüte oder Bon. Und nach dem allerletzten Kopf schrieb ich diesen Song. Ich hab diesen Beat bekommen und wusste, dieses Lied wird Bombe. Ich bin nämlich zu dämlich, um auf ein Liebeslied zu kommen. Freitag ist Heitag, da ändert sich nichts. Ob du tagelang feierst oder Hände voll Gift, das ist Jacke wie Hose, ob aus Pass oder Dose. Wichtig ist nur, du bist richtig, dich doch nicht wie auf Schore. Schmock, du musst doch noch abgehen, ich will dich platt sehen. Dreh unseren Scheiß auf, bis auf deine alten Abdrehen. Ich will nur abstehen, was für ein Kackleben. Ich spreng die Bude hoch, auf das wir abheben. Morgens aufgewacht, vollkommen müde und verkatert. Frag mich meine Mom, was ich so für den Tag geplant hab. Ich sag scheißegal, mir egal, Tüte oder Bon. Und nach dem allerletzten Kopf schreib ich einen Song über Drogen, Apartheid und bodenlose Verplantheit. Mein Kumpel Jonas sagt, dass ich durch die Drogen im Arsch sei. Aber Jonas, denk mal nach, da gibt es ganz schön vieles, weshalb ich nicht aufhören kann. Denk an die Nerven und an Realness. Ich spiel nicht den Kaputten, nein, der Kaputte spielt mich. Und er schickt dich in deiner Notenclub ruckzuck auf den Strich. Ich bin kein Lude, du Ficker, trotzdem nude ich sicher. Welche Hure behauptet noch, ihre Crew wär Gewitzer? Hier sind Metal Facts, Metal Rap ist schon fast kein Thema mehr. Ich war per Anhalter, Drive-by bei der GEMA, yeah. Alle Hände gehen hoch, ich will die Hände sehen. Hoch, alle Hände gehen hoch, ich will die Hände sehen. Freitag ist Heitag, da ändert sich nichts. Ob du tagelang feierst oder Hände voll Gift, das ist Jacke wie Hose, ob aus Pass oder Dose. Wichtig ist nur, du bist dich, dich, dich, doch nicht wie auf.